WDR 5. Neugier genügt. Die nächtliche Straße ist leer. Das ein Familienhaus verlassen. Da kommt ein Mann mit schnellen Schritten, springt über den Zaun und läuft in den Garten hinterm Haus. Mit geübten Bewegungen macht er sich an der Verandatür zu schaffen. Am nächsten Tag fehlen Schmuck, Uhren und Bargeld. Keine halbe Stunde hat der Dieb gebraucht. Seit 6 Jahren steigt die Zahl der Wohnungseinbrüche in Deutschland. 2014 erfuhr die Polizei von insgesamt 152.000 Einbruchsdiebstählen. Aufgeklärt werden sie vergleichsweise selten. Nur in jedem 6. bis 7. Fall wird der Täter gefasst. Auch deshalb verbreitet sich in Deutschland gerade eine neue Methode der Kriminalitätsbekämpfung. Sie nutzt die neuesten Möglichkeiten der Datenverarbeitung, um schon vorher herauszufinden, wo die Einbrecher als nächstes zuschlagen werden. Das Schlagwort heißt Predictive Policing, vorausschauende polizeiliche Überwachung. Eigentlich weiß Polizei gar nicht, wie viel sie weiß, sagt Dieter Schürmann, Landeskriminaldirektor von Nordrhein-Westfalen. Das heißt, wir haben Datenbestände, die wir uns zurzeit noch analog, händisch, manuell erschließen. Das geht natürlich langsamer und mit einer geringeren Erkenntnistiefe, als wenn man das auch unter Nutzung von Informationstechnologie besser macht. Im Jahr 2006 begann die Polizei von Memphis in den Südstaaten der USA mit automatischen statistischen Prognosen zu arbeiten. Das war das erste Mal, dass Predictive Policing zum Einsatz kam. Seitdem rüsten immer mehr Polizeibehörden weltweit informationstechnisch auf. Und seit dem letzten Jahr verbreitet sich die vorausschauende Überwachung in Deutschland, in der Schweiz und in Österreich. Auch Nordrhein-Westfalen will nun eine solche Software anschaffen. In Duisburg und Köln wird Predictive Policing getestet werden. Die Ergebnisse des Pilotprojekts sollen Ende des Jahres vorliegen, erklärt der oberste nordrhein-westfälische Polizeibeamte. Also wir gehen davon aus, dass sich das im Kern für die gesamte Kriminalität, also für eine große Anzahl von Delikten, sehr gut eignet. Wie funktioniert Predictive Policing? Kann die Polizei wirklich demnächst in die Zukunft sehen? Und gefährdet die vorausschauende Überwachung die Bürgerrechte? Also es hat überhaupt nichts mit einer Glaskugel zu tun. Das wundert mich auch immer. Also wenn ich das könnte, dann würde ich nicht hier sitzen. Thomas Schwer sitzt in seinem Büro in einem Oberhausener Vorort auf dem Sofa, mit seinem Laptop auf dem Schoß. Er startet das Programm PreCops. 5 Jahre haben er und ein Team von Kriminologen und Informatikern an der Software gearbeitet. In enger Zusammenarbeit mit Polizisten, wie er betont. Auf dem Computerbildschirm erscheint eine Benutzeroberfläche. Ein Stadtplan, darunter eine Tabelle. Sie zeigt Straftaten, genauer Einbrüche. So, das ist der Operatorplatz. Das ist die Area. Hier sehen wir das Triggerdelikt. Mach ich mal hier so. Das ist das auslösende Delikt. Das hat den Alarm ausgelöst. In dem Moment, wo Sie einen Alarm haben, sagen Sie, jetzt ist hier dieser Kreis das operative Gebiet. Achtet hier drauf, hier wird in den nächsten Tagen, Stunden mit Folgedelikten zu rechnen sein. Wenn es ein verdächtiges Muster gefunden hat, löst das System Alarm aus. Thomas Schwer spricht dann von einem Trigger, einem Auslöser. Umgekehrt gibt es auch Merkmale, die verhindern, dass ein Einbruch zu einem Hinweis an die Polizei führt. An dieser Stelle wird der Unternehmer allerdings etwas schweigsamer. Die Trigger, was Trigger und Antitrigger sagen wir natürlich nicht, weil das ist ja auch ein Geheimnis, ne? Aber dann lässt er sich doch einen ganz allgemeinen Hinweis entlocken. Nehmen wir Beute, Schmuck ist ein ganz klarer Trigger. Der professionelle Täter nimmt Schmuck mit. Der professionelle Täter nimmt Bargeld mit. Der professionelle Täter nimmt nicht ihren 7 Meter großen Flachbildschirm mit. Macht er nicht. Der rennt nicht um 18.30 Uhr in der Dämmerung mit einem Riesen, weil das machen die nicht. Die Tabelle auf der Benutzeroberfläche von PreCops zeigt 4 Spalten. Tatzeit, Ort, die Vorgehensweise des Täters und die Beute. Diese 4 Merkmale verarbeitet das Programm. Dabei geht es um Profis, nicht um Gelegenheitstäter. Das Muster, nach dem der Algorithmus das Programm sucht, nennen Kriminologen Near Repeat. Nach einem erfolgreichen Einbruch ist nämlich die Wahrscheinlichkeit eines weiteren Einbruchs deutlich erhöht. Dafür gibt es einen einleuchtenden Grund. Serieneinbrecher kunden ihre Tatorte aus. Sie suchen nach lohnenden Zielen und Fluchtwegen. Nach einem erfolgreichen Diebstahl kommen dann viele Täter noch einmal. Eben diese Häufung zeigt der Stadtplan auf dem Computerbildschirm. Zu diesem Zweck ist er in verschiedenfarbige Vierecke aufgeteilt, erklärt Thomas Schwer. Die Kacheln zeigen Ihnen an, wo in den letzten Jahren die Einbruchsaktivitäten am stärksten waren. Rot am stärksten, gelb mittler, grün weniger, blau noch weniger. Und wo keine Kacheln waren, waren keine Einbrüche. Das können Sie jetzt an den Streifendienst gehen. Die machen ihre alltägliche Arbeit. Nur wenn die Zeit haben, dann fahren die eben hier durch diese Kacheln häufiger. Patrouillieren durch diesen operativen Kreis, mal durch die Area. Weil diese Strecke, was wird das sein, das sind 500 Meter, 750 Meter. Das fahre ich in einer Minute. Ein Suchalgorithmus durchforstet eine Datenbank oder mehrere und sucht nach einem bestimmten Muster, beispielsweise nach einer Vorgehensweise, die immer in einem gewissen Zeitraum und mit einer bestimmten Beute auftritt. So funktionieren im Prinzip alle Predictive Policing-Programme, erklärt Alexander Gluber von der Kriminologischen Forschungsstelle im Landeskriminalamt Niedersachsen. Letztlich ist es so, dass diese Modelle lernen aus der Vergangenheit. Man schaut sich mehr damit an, wie war in einem bestimmten Ort die Konstellation von Faktoren in der Vergangenheit und was ist dann aus dieser Konstellation herausgekommen. Wenn Sie sich eben das Wetter anschauen, da läuft es ja so ähnlich. Wenn es diesig ist und der Luftdruck so ist und die Feuchtigkeit so ist, dann hat es eben 99% der Fälle am Folgetag geregnet und so ähnlich läuft es dann auch, mal sehr vereinfacht gesagt. Also es ist wirklich eine rein mathematische Geschichte, die aber dann natürlich hinterher mit Leben gefüllt werden muss. Es sind statistische Regelmäßigkeiten, die sich mit Predictive Policing aufspüren lassen. Durch sie sollen Straftaten vorhersehbar werden. Und irgendwann könnten die Polizisten dann vor dem Täter am Tatort sein. Historically, policing has been involved in trying to do better the job of reacting. In der Geschichte hat sich die Polizeiarbeit immer bemüht, besser zu reagieren. Was wir jetzt versuchen, ist ein neuer Ansatz. Statt immer besser zu reagieren, versuchen wir mittlerweile, immer besser vorherzusagen und vorzubeugen. Wer die Vergangenheit kennt, kann in die Zukunft sehen. Das jedenfalls versprechen die Softwarehersteller in ihrer Werbung. Zum Beispiel in diesem Werbefilm des amerikanischen IT-Konzerns IBM, dem Marktführer im Bereich Predictive Policing. Darin fährt Mark Cleverly, Manager bei IBM und zuständig für den Bereich öffentliche Sicherheit, in einem Polizeiauto durch die nächtliche Großstadt. Aufmerksam, aber ganz entspannt. Dank Software alles im Griff. Let's build a smarter planet. Es kursieren Erfolgsmeldungen, denen zufolge dank Predictive Policing die Kriminalität um ein Drittel zurückgedrängt wurde. Der Kriminologe Alexander Gluber sieht das skeptischer. Für das Landeskriminalamt Niedersachsen hat er untersucht, wie wirksam die Methode wirklich ist. Das Ergebnis war ernüchternd. Wissenschaftlich ist der Erfolg nicht nachgewiesen. Während andere Polizeibehörden prognostische Software bereits in Pilotprojekten prüfen, oder sogar schon einsetzen, wie in Niederbayern oder München, geht Niedersachsen behutsamer und langsamer vor. Das ist mittlerweile auch ein Thema, an dem, glaube ich, keine Landespolizei mehr vorbeikommt. Ich werde angerufen von anderen Landeskriminalämtern, die sich einfach mal informieren wollen. Ich weiß, dass die Hersteller vom Precops über IBM und auch noch andere natürlich im Moment in den Landeskriminalämtern stehen, in den Ministerien stehen und dort versuchen, ihre Programme zu verkaufen, und das ist auch alles legitim und gut und richtig, aber da ist einfach so viel Drive in der ganzen Sache, dass wir wirklich sprechfähig sein müssen, dass wir einfach wissen, was wir vom Predictive Policing zu halten haben. Was ist das, was können wir uns davon versprechen? Ob SAP, IBM, Oracle oder Accenture, fast alle großen IT-Konzerne bieten mittlerweile Software für Ermittlungsbehörden an, um Daten aufzubereiten und Prognosen zu erstellen. Aber erstaunlicherweise macht gerade Thomas Schwers Institut für musterbasierte Prognosetechnik, ein im Vergleich winziges Unternehmen, bei den deutschen Polizeibehörden das Rennen. Mindestens 5 Bundesländer interessieren sich für Precops. Im Grunde ist es relativ banal. Und wenn Sie viele, viele Daten haben, deshalb Data Mining, Massenkriminalität, der Computer geht einfach drüber und selektiert. Was der Computer oder das System macht, ist im Grunde klassische Polizeiarbeit, gab es vorher auch schon. Früher haben die Polizisten die Sachen an die Pinnwand gepinnt und heute visualisieren sie das auf einer Karte, ist also nichts Neues. Precops nutzt ausschließlich Informationen, die von der Polizei selbst routinemäßig nach jedem Einbruch aufgenommen werden. Die Software ist eine Weiterentwicklung der sogenannten Geoinformationssysteme. Mit solchen Programmen werden Daten auf Landkarten dargestellt. Für die Polizei zum Beispiel die Brennpunkte bestimmter Straftaten. Dem Innenministerium von Nordrhein-Westfalen genügt das nicht. Die Ausschreibung für das Pilotprojekt in Duisburg und Köln ist vielmehr auf das Programm Blue Crush von IBM zugeschnitten. Und das nutzt deutlich mehr Datenquellen als Precops. Im Frühjahr hielt Dieter Schürmann, Chef des Landeskriminalamts Niedersachsen, eine Rede auf dem sogenannten Polizeikongress in Berlin. Ich habe da eben eine hochmoderne Kriminalitätsanalyse vor Augen, die einerseits aus vorhandenen polizeilichen Datenbeständen, aber andererseits auch aus externen Datenquellen künftig bessere Erkenntnisse liefern kann. In der Kombination mit externen Daten bietet sich zudem die Möglichkeit, neue Zusammenhänge im Kontext von Kriminalität zu entdecken, tatrelevante Muster zu entdecken. Und das betrifft im Übrigen Muster, die wir bislang möglicherweise gar nicht im kriminogenen Bezug erkannt haben, weil sie eben nicht in den polizeilichen Fokus für Analysen gerückt wurden. Mit möglichst vielen Daten und möglichst leistungsfähigen statistischen Methoden soll die Polizei also herausfinden, wie, wo und wann Kriminalität entsteht. Dieser Anspruch geht weit darüber hinaus, nur Polizeistreifen im Rahmen der Einsatzplanung effektiver an gefährdete Brennpunkte zu schicken. Denn die Computeranalysen können Daten aller Art auswerten. Schulferien, Veranstaltungskalender, Wetter, Verbrauchsdaten der Stromnetze oder die Anzahl der Sozialhilfebezieher in einer Straße. Wie viele Datenquellen die Blue Crush Software durchsucht, ist nur eine Frage des technischen Aufwands. Ob sich dieser Aufwand allerdings lohnt, bezweifelt zumindest Thomas Schwer. Jetzt ist natürlich immer die Frage, nehme ich noch andere Daten rein, sage ich, ich will noch Wetterdaten haben, ich will noch sozialräumliche Daten haben. Irgendwann wird es auch mal kontraproduktiv. Also dieser Irrglaube, ich schütte alle Daten rein, die ich kriegen kann, und dann wird es immer besser, das glaube ich nicht. Das kann auch manchmal zu Scheinkorrelationen führen. Ich habe dann irgendwie einen scheinbaren Zusammenhang, aber der ist gar nicht so. Aber es gibt noch ein anderes Problem. Durch Predictive Policing erhält die Polizei routinemäßig Zugriff auf Daten, die sie vorher nicht beachtet hat. Und ihre Überwachungsmöglichkeiten sind in den vergangenen Jahren stetig gewachsen. Matthias Monroy ist Journalist und Experte für polizeiliche Datenverarbeitung. Es ist ja kein Ende abzusehen, im Gegenteil. Also ich kenne das aus der deutschen Polizeilandschaft jedenfalls nicht, dass Datenbanken irgendwann mal eingeschränkt würden, sondern die wurden immer nur erweitert. Also sowohl quantitativ als auch vom Zweck. Das Schengen-Informationssystem zum Beispiel, was eigentlich mal zur Verfolgung von organisierter Kriminalität eingerichtet wurde und heutzutage eine gigantische Datenbank geworden ist beispielsweise oder andere Datenbanken, wo die Zweckbestimmung dann nachträglich geändert wird. Also ich kenne es eigentlich nur so und nicht andersrum. Der Landeskriminalpräsident Dieter Schürmann betont, dass in die Systeme keine personenbeziehbaren Daten einfließen würden. Der Hinweis, dass wir möglichst ohne Zeitverzug unsere Lageerkenntnisse verbessern, bezieht sich auf Verbrauchsdaten, sage ich mal, der Wasser- und Stromversorgung. Nicht personenbezogen, sondern auf die Netze. Und wenn wir wissen, dass in einem Stadtteil zum Beispiel die Abfrage von Energieleistung im Netz gerade hoch ist, von Wasserverbrauch gerade hoch ist, wissen wir, die Bürgerinnen und Bürger sind zu Hause. Die soziale Kontrolle ist dort viel dichter als in Gebieten, wo das nicht der Fall ist. Da macht es eher Sinn, dann in diese Gebiete Kräfte zu entsenden, die nun zurzeit von den Bürgerinnen und Bürgern wenig frequentiert sind. Alles ganz harmlos also? Die Grenzen zwischen Informationen, die sich nicht auf bestimmte Personen beziehen lassen, und personenbezogenen Informationen sind fließend. Matthias Monroy jedenfalls bleibt skeptisch. In der Forschung wird immer gerne das Gleichnis der Stecknadel im Heuhaufen bemüht. Während also früher, wenn man die Stecknadel, ich sag mal, analog finden wollte, hat man Stück für Stück den Heuhaufen abgetragen, also Daten für Daten beiseite genommen im übertragenen Sinne. Und heute wird der Heuhaufen vergrößert. Also heute findet man die Nadel umso wahrscheinlicher, je größer der Heuhaufen ist. Das bedeutet, dass die Polizei angehalten sein wird, noch mehr Daten zu sammeln, um noch mehr Statistiken zu haben, um noch bessere Ergebnisse zu erzielen. Das könnte bedeuten, dass die Polizei irgendwann sagt, wir müssen aber Daten sammeln, wir müssen aber sozusagen unsere Kompetenzen in diesem Bereich erweitern, sonst funktionieren unsere Systeme nicht. Tatsächlich bieten die Softwarehersteller Systeme an, die eine lückenlose Überwachung ermöglichen. Zum Beispiel auf dem Berliner Polizeikongress, auf dem Dieter Schürmann seine Rede hielt. Dieser Kongress ist eine Verkaufsmesse. Kriminalpolizisten aus ganz Europa, teilweise auch aus Asien und dem Nahen Osten, reisen an, schlendern von Stand zu Stand und begutachten fachmännisch die neuesten Nachtsichtgeräte, winzige Mikrofone und Elektroschockwaffen. Seit 18 Jahren findet die Veranstaltung statt und jedes Jahr sind mehr IT-Firmen dabei. Eine Leistungsschau für Überwachungstechnik. Auch der Kriminologe Alexander Gluber vom Niedersächsischen Landeskriminalamt war beim letzten Mal unter den Teilnehmern. Ich muss sagen, da habe ich auch schon mit dem Kopf geschüttelt, als ich jetzt in Berlin war beim Europäischen Polizeikongress, der relativ techniklastig ist, wo alle möglichen Herstellerfirmen dann präsentiert haben, was alles geht. Ich muss sagen, da waren dann schon viele Dinge, wo ich zwar auf der einen Seite beeindruckt war, was technisch alles geht, aber wo ich mir da einfach die Frage stellte, Mensch, ist denn hier niemand im Raum, der sich mal fragt, ob das die Bevölkerung will und ob das überhaupt in Deutschland so geht. Da wurden also Beispiele genannt aus England, aus den Vereinigten Arabischen Emiraten, wo ich denke, nein, das geht bei uns nicht und das möchte auch keiner bei uns. Da ging es wirklich um das Auslesen von Daten, um das Einspielen personenbezogener Daten, dann eben teilweise auch in Ländern, wo man sich wirklich die Frage stellen muss, warum will das da eine Regierung dann wissen und was macht die mit den Informationen? Unter den Ausstellern war auch die Firma Accenture. Zusammen mit der Londoner Polizei untersuchte sie kürzlich, wie sich kriminelle Rückfälle von Gangmitgliedern vorhersagen lassen. In dem Pilotprojekt waren 3000 ehemalige Straftäter. Analysiert wurden nicht nur deren Fallgeschichten, sondern beispielsweise auch, was die Verdächtigen auf Facebook schrieben. Dass Computer mittlerweile Prognosen erstellen, wo und wann ein Verbrechen stattfinden wird und vielleicht sogar von wem, das fasziniert und macht zugleich Angst. Auf manche Polizisten dagegen muss die Vorstellung faszinierend wirken. Predictive Policing verspricht, ihren ewigen Traum zu erfüllen, vor die Lage zu kommen, wie es oft heißt. Nicht länger den Tätern hinterherlaufen, das Verbrechen besiegen. Das allerdings verspricht zu viel. Noch einmal der Kriminologe Alexander Gluber. Unser Gegenüber ist nicht doof und lernt eben auch. Und es ist ja ein Katz-und-Maus-Spiel, Hase-Igel, wo wir aber versuchen, ja, vor die Lage zu kommen. Das ist schwer genug, aber vielleicht kriegen wir es eben hin, nah an die Lage ranzukommen zumindest. Ne? Also an die Gegenwart, wenn wir schon nicht davor kommen. Informationen zu allen WDR5-Podcast-Angeboten finden Sie im Internet unter wdr5.de.